Wenn ein Klimperkutter euch jetzt anlabern will, ja, ignorieren. Das meine ich wirklich so. Rechtsklick, ignore. Auch ein Präservativ, sich bitte entmuten, ein Cheatos auch. Ich werde, weil wir sehr viele Neulinge dabei haben, mit eurem Raidleiter, dem Valentia, im anderen Channel sein. Wir werden einen nach dem anderen ziehen. User, Hallo welcome to your Hamli, channel. hörst du einmal hin? Nur hinhören, nicht ausloggen. Wenn du kein Push-to-Talk einstellst, kannst du nicht reden. Du bist hier gezwungen, Push-to-Talk zu benutzen. TeamSpeak, Optionen, also Extras, Optionen, Aufnahme. Einstellen, Taste belegen, reden. Da oben der Surrender wird erst von dir was geredet hören, bevor er dich hier runterschiebt. Wenn du das nicht machst, kommst du nicht mit. Danke. User was moved out of your channel. So, also nochmal. Ich werde jetzt mit dem Valentia User was runtergehen. moved Ich to fange your oben an. channel. Wir gucken uns an, ob man, ne, ob alles soweit okay ist. Und dann gucken wir, ob wir in ein oder in zwei Gruppen laufen. Okay. Ich weiß, es dauert einen Moment länger. Wenn ihr länger in der Gilde seid, können wir den Invite mit einem einzigen Mausklick machen. Aber das ging nicht. Bis gleich. User was moved User out of left your channel. Channel. Jetzt geht's los hier. User was moved to your channel. Hi. Servus. Hallo. Servus. Servus. Moin. You were moved. Hallo. John Cena! Moin. Check. John Cena! Hormons Acid. User Hallo, was Acid. Moved to your channel. Acid? Acid? User left your channel. User joined your channel. Acid? Jo, ich bin da. Acid, vorhin hatten wir das Thema. In der Post stand es auch drin. Kleine Warte Sockel auf mal den. kurz, bitte. Das Problem ist, nicht nur ich warte, sondern der gesamte Raid wartet. Das ist jetzt nur der Dreschka, der dir sagen will, dass du mir antworten sollst. So, sorry, jetzt geht's. Also nochmal, Acid, warum bist du nicht gesockelt und verzaubert, also nicht mit großen Verzauberungen auf den Ringen? Stand in der Post drin. Ja, da haben wir halt sich liegen. Was ist denn das Problem? Bitte? Was ist denn das Problem daran? Ich habe gerade kein Gold. Das Problem ist, dass du dann hättest sagen müssen, ich habe kein Gold, könnt ihr mir helfen? Und zwar nicht jetzt mitten im Raid, sondern vorher, weil in der, guck mal, in der Post stand drin, alle mit großen Sockeln, großen Verzauberungen, dass man alles hat. Wie gesagt, ich hab Hero Clear, also es hat alles super geklappt. Das mag alles sein, dass du Hero Clear hast, aber weißt du, wenn ich ein Restaurant habe und sage, man kommt mit einem weißen Hemd und du kommst mit einem schwarzen, dann Ja, schicke ich dich auch das nach Hause. stimmt. Ja, also du hättest doch was sagen können. Ich hätte es dir sogar geschenkt, aber ich hätte es wissen müssen. Jetzt kann ich nicht. Excuse-moi. Excuse mal, aber halt jetzt die Fresse oder excuse mal, ich verstehe jetzt, dass es Hä? wichtig ist. Hör mal, was ist denn mit dir los? Bitte respektvoll. Ich habe gesagt, excuse-moi, und das genau meine ich. Und ich sage dann auch, excuse mal, aber ich werde dich nicht mitnehmen, da du nicht vorbereitet zum Raid gekommen bist. Okay, wenn du meinst. Das meine ich nicht nur. Das ist so, und letzte Woche warst du nicht zum Raid da und entschuldigt. MLJ, gibst du mir bitte die Krone, lockst du um, schmeißt du bitte... Boah! User left your channel. User was User to was ist los? Was? Er meint, das wäre nichts für ihn. Das Rain und so. Darum. Habe ich gerade den falschen Channel reingeschickt. Du hast was auch immer gerade getan, aber du hast uns auf die Fresse gehauen, hochtausend. Die Gilde. Du hättest dir den einfach ziehen sollen. Geh hoch, mach deinen Job. Mach hinne. Geh hoch, hol dir MLJ, was auch immer du tun musst. User aber mach. Meine Fresse, ne. User was also, Tarelia, was soll der Kack gerade von deinem Kumpel? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, du hast es gerade mitbekommen, wie er sich benommen hat. Wie hat er sich denn benommen? Er hat gesagt, boah, das ist hier nichts für mich, weil wir wirklich drüber gucken, dass man gesockelt und verzaubert ist. Ich habe mir gestern die Zeit genommen. Das ist der Grund. Nee, das ist ja nicht wahr. Er hat im Ruhigen gesagt, Leute, das ist für mich nichts, ich bin raus. Das geht trotzdem nicht. Er hat gesagt, er will mitgehen, er ist eingeladen worden. Ich habe ihm gesagt, was er braucht. Ich habe mich mit ihm hingesetzt, aber man geht nicht hin und sagt der Gruppe, ey, ihr wollt gleich los, aber wisst ihr was, ich verpiss mich. Das ist dann einen dicken Mittelfinger zeigen und das ist der Grund, warum wir dann auch arschig werden. Hätte ich das mitbekommen, hätte ich den angebrüllt. Sowas brauchen wir hier nicht, das ist asozial. Dann hätte ich sagen können, hört mal Leute, ich glaube, das ist ja nichts für mich, aber ich gehe mit euch dieses Wochenende mit. Das stimmt, du sagst, das ist wirklich asozial. Also jemanden deswegen schon anzubrüllen, also so. User disconnected from your channel. So, MAJ, du nimmst mir bitte auf Blackmore Dreschka aus der Gilde, du nimmst mir von Blackmore Acid aus der Gilde, du nimmst mir bitte und gib mir endlich die Krone. Und? Jetzt kriegt irgendjemand die Krone? Log ein. Ja, find schon wieder. Das habe ich vor 2 Minuten schon gesagt, mir die Krone geben, umloggen, rausschmeißen. Das muss ich selber machen. Passiert das nochmal, bin ich offline. Dann lasse ich euch so, wie es hier ist, stehen. Okay, wer schaut sich gerade schwer? Rüber auf Blackmore, Dreschka, Acid. Danach gehst du bitte auf Netersturm, schmeißt Icebo raus und kannst auch direkt auf Alexstrasas derselbe Server Antraxo rausschmeißen. Und jetzt hast du den nächsten mit, Dark Anon. User left your channel. Ich lock um. Auf Blackmore brauchst du nicht, die beiden sind raus. So, mit die Eiswurf jetzt. Oh, Action, ey. Ist ja schön, wenn man als Erster in Channel gesetzt wird und alles mitbekommt. User joined your channel. MHJ und auf Equin, Dark Anon und auf Rexa, ja. Karalas. Sag mir, auf welchem Server du bist und wir machen das. Valentia nur unterstützt den Eskano ab jetzt, da oben in der Plauderecke. Fresse okay. Halten ist das höchste der Gefühle. Wer die Fresse aufmacht, schmeißt raus. User left your channel. Auf Equin war ich gerade, die war schon weg. So, das heißt, fangen wir nochmal oben an. Du hast aus der Gilde genommen. Du bist jetzt auf Netersturm respektive Alexstrasa oder auf welchem Server bist du jetzt? Sag mir den Server, auf den du loggst. Ich sage dir, wenn du kicken musst. Netersturm. Netersturm. Eisbau raus. War schon raus. Gut, dann schmeißt du auf demselben Server raus. Den Antraxo. Ja, war auch schon. Und den Treleia, der ist Member Twink. Oder von mir aus auch A2 oder was auch immer, ist ein Jäger, Treleia oder Traleia. Sag, wenn er raus hat. Ja, Moment. Taralea. Ja, Taralea. Ja, ist raus. Gut, warst du schon auf Blackmore? Die zwei waren schon raus. Acid und, Dreschka. Und Dreschka, gut. Gehst du bitte auf Egwin, den Dark Anon, rausschmeißen? Die war schon raus. Gut, auf Rexa, Aleria, Karalas. Also, 19.30 Uhr, Invite beginnen. 20 Uhr soll eigentlich der Raid starten. Jetzt haben wir 20.04 Uhr. War schon raus. Gut, dann bitte wieder auf deinen Char gehen. So. Ich schaue für Sicherheit Blackmore noch. Gut, ich hole mir Amo-Akku. Amo-Akku ist nicht... Ach, da. Hi, jetzt habe ich dich aber gerade Ewigkeiten gesucht. Sorry für die harte Ansage gerade, aber ich hatte hier unten gerade nur Leute, die einen dicken Mittelfinger gezeigt haben. Ja, ich sehe ja, was mein O-Item-Level mir sagt. Okay. Ja, ich habe Exhaustless Ray Tools. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wenn die Leute so sind, wie ich dann reagiere, ne? Habe ich dich ja eigentlich auch vorgewarnt gehabt. Ich weiß. Gut, hallo Mylia. Grüß dich. Check Mylia. Dann hole ich mir Numatrelo Ara. Hallo Numatrelo Ara. Hallo. Hast du auch? Okay, du heilst. Tipp, eben was nachgucken, weil ich darauf nachher keine Lust habe. Das passt auch. Schön. Wie man heilt, habe ich dir letztens erzählt. Freut mich. Hol mir Präservativ. Bitte nicht dazwischen reden, einfach nur okay. Alles andere habe ich keine Zeit, dauert eh schon zu lange. Hallo Präservativ. Hallo. Check Präservativ. Hol mir Pralität. Hallo Pralität. Servus. Warum kleine Verzauberung auf den